Was waren historisch dominante Selbsterzählungen der Deutschen, bevor Hitler sie für seine Zwecke nutzte? Die deutsche Tiefengeschichte bis 1933. Spätestens seit den Schriften des französischen Soziologen Pierre Bourdieu weiß man, wie eine Elite durch Distinktionsmerkmale, durch den berühmten feinen Unterschied, die Gepflogenheiten einer Gesellschaft beeinflusst. Stil, Kommunikation, Machtstrukturen, Wertesystem und vor allem der soziale Ton bestimmen, was als korrekt und als Standard gilt. In von Monarchien geprägten Gesellschaften wie Frankreich, Österreich oder Großbritannien kann man bis heute das Echo höfischer Umgangsformen in Etiketten, Protokollen und sogar im Flirtverhalten wahrnehmen. Am Hof erforderten die Konversationen eher Raffinesse und Diplomatie denn Pragmatik oder Effizienz. Im Deutschland des 18. und 19. Jahrhunderts waren hingegen vor allem zwei Milieus tonangebend, die Akademien und das Militär, Geist und Gehorsam. Zwei Orte ohne Affekte und ohne Frauen. Wenn man also den Deutschen stereotypisch mangelnde Sinnlichkeit und Warmherzigkeit sowie Humorlosigkeit unterstellt, mag das auch damit zu tun haben, dass jene dominanten Milieus derlei traditionell nicht unbedingt gefördert haben. Die Akademien machten Deutschland zu dem Land der viel zitierten Dichter und Denker, aber sie waren keine Orte des Dionysischen, der Opulenz oder des Hedonismus. Auch die Empfindsamkeit der deutschen Romantik im 18. Jahrhundert war eine intellektuelle. Kein verspieltes Frönen, sondern vom Geist gezähmte Sehnsucht. Diese gesellschaftlichen Werkseinstellungen existierten im Rahmen eines protestantischen Erbes, das durch die religiöse Selbstbeschreibung von Pflichtbewusstsein, Fleiß und einem gottesfürchtigen Leistungsgedanken geprägt war. Die demütige Pflichtverrichtung ohne Transformationswillen, ein emsiges Schaffen ohne Dramaturgie oder Heldenreise galten als soziales Ideal. Es sollte keiner Held seiner eigenen Geschichte werden, es sollte sich keiner hervortun, niemand bekam ein Excalibur in die Hand gedrückt. Zu den Elementen, welche die jüngere deutsche Tiefengeschichte in einem mit den USA vergleichbaren Zeitraum des 18. und 19. Jahrhunderts mitgeschrieben haben könnten, zählt neben dem protestantischen Erbe und den Universitäten ein hochfunktionales preußisches Militär und das dort stoisch gelebte Pflichtbewusstsein. Pflichterfüllung, das korrekte Einhalten von Hierarchien und Regeln, wurde auch in der breiten Bevölkerung zum Inbegriff von Anstand und Tugend. Zugleich entwickelte sich aus dem Minderwertigkeitskomplex, anders als andere europäische Länder keine Kolonialmacht zu sein, eine verkappte nationalchauvinistische Überlegenheitssehnsucht. Aus dem Ideal der beflissenen, demonstrativen Strebsamkeit, sichtbar größer sein zu wollen, wurde nach und nach etwas Gefährlicheres. Aus einem »Schaut mal, wie vorbildlich wir sind, liebe, undisziplinierte Nachbarn« entwickelte sich ein allzu selbstbewusstes »Am deutschen Wesen soll die Welt genesen«. Um diese Vorbildlichkeit und diesen Anstand als solchen validieren zu können, muss er allerdings auch öffentlich wahrgenommen werden. Dadurch entsteht eine Wechselseitigkeit der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Jeder sieht, inwiefern andere ihre Pflicht erfüllen, so wie diese wiederum wahrnehmen konnten, ob man selbst seinen Pflichten nachkam. Ein explizites Hervorheben und Ausstellen der eigenen Tugenden käme jedoch ebenso einem Ausbrechen aus gesellschaftlichen Konventionen gleich wie die Nichterfüllung der Pflichten. Es geht also nicht um eigenen Erfolg, es geht nicht um eine positive Selbstverwirklichung oder eine, wie in Kapitel 3, fernöstlich kodierte Demut, sich selbst zugunsten der Gruppe zurückzunehmen, sondern um eine Ambition ohne Ambition, ein Ehrgeiz aus Angst vor sozialer Sanktion. Die Etymologie von Ehrgeiz ist hier bei näherem Hinsehen interessant. In solch einer Gesellschaft ist jeder dem anderen ein permanentes Korrektiv der eigenen Aufgeräumtheit. Wenn wir für diese damalige Zeit ein Profil in den sozialen Medien erstellen müssten, das all diese Momente in sich trägt, dann wäre unser unvollständiger Vorschlag einer deutschen Tiefengeschichte bis 1933: Ich tue doch nur meine Pflicht, oder man muss eben seine Pflicht tun. Diese deutsche Selbsterzählung wurde in der Weimarer Republik tief gekränkt. Zuerst machten der verlorene Weltkrieg und seine politischen Folgen die Pflichterfüllung im herkömmlich militaristischen wie nationalistischen Sinne unmöglich. In seinem Buch Krieg und Frieden, die wirtschaftlichen Folgen des Vertrags von Versailles, prophezeite der Ökonom John Maynard Keynes 1919, dass die harten Reparationszahlungen, welche die Deutschen mit dem Versailler Vertrag aufgebürdet bekamen, zusammen mit dem moralischen Urteil der Kriegsverbrechen, derer sie sich laut des Vertrags schuldig gemacht hatten, eine gefährliche Verbitterung zur Folge haben würden. Nichts kann dann mehr lange den letzten Bürgerkrieg zwischen den Mächten der Reaktion und den verzweifelten Zuckungen der Revolution aufhalten, jenen Bürgerkrieg, angesichts dessen die Schrecken des Krieges mit Deutschland ein Nichts scheinen werden. Der Journalist und Schriftsteller Sebastian Haffner macht seinen autobiografischen Erzähler in »Geschichte eines Deutschen – Die Erinnerungen 1914 bis 1933« zum Helden in einem Duell mit der Nazi-Herrschaft, nicht obwohl, sondern eben weil er sich als Privatmann sieht, dessen Widerstand besonders heldenhaft sei. Bemerkenswert sind aber vor allem seine narrativen Analysen der Weimarer Republik und die Machtergreifung. Als preußisches Beamtenkind erzählt er sich den Ersten Weltkrieg als spannendes Spiel, als Fantasiewelt. Ungefähr 20 Jahrgänge junger und jüngster Deutscher waren daran gewöhnt worden, ihren ganzen Lebensinhalt, allen Stoff für tiefere Emotionen, für Liebe und Hass, Jubel und Trauer, aber auch alle Sensationen und jeden Nervenkitzel sozusagen gratis aus der öffentlichen Sphäre geliefert zu bekommen. Dabei übte man gewissermaßen narrative Fixpunkte ein. Der Endsieg als Erlösung beispielsweise oder die Entmenschlichung der anderen Nationen durch extreme Antagonisierung.